Im Krieg habe ich unfreiwillig eine ganze Menge Geografie gelernt. Frankreich und den Balkan und Russland später. Wie die alle genommen wurden und fielen, die Städte. Und später wieder aufgegeben oder bis zum letzten Atemzug verteidigt. Bei gewissen Namen schrecke ich heute noch zusammen. Ich höre dann plötzlich wieder diese Radiofanfaren.